Die koreanische zentrale Nachrichtenagentur veröffentlichte einen Kommentar unter dem Titel »Europa soll sich vernünftig benehmen«. Im Kommentar hieß es: In letzter Zeit lieferte das britisch-italienische Rüstungs-Joint-Venture Augusta Westlund nach einem Vertrag den ersten Anteil an den bewaffneten Hubschraubern Wildcat vom Typ EW-159 an Südkorea. Auch das größte Industrieunternehmen für Luft- und Raumfahrt Europas, Airbus Group, versprach im Vorjahr, Südkorea das Lufttankflugzeug A330 im RTT und die bewaffneten Hubschrauber zu verkaufen. Die deutsche GmbH MBDA, die im Jahr 2013 mit Südkorea einen Vertrag über den Verkauf von Flügelraketen Taurus Kit 350 abschloss, hat vor, in diesem Jahr mit deren Lieferung zu beginnen. Allein seit der zweiten Hälfte der 1990er Jahre verkaufte Großbritannien viele Kriegsrüstungen und Zubehöre wie Hubschrauber für Seeoperation, Ausrüstungen für Seeschlacht, Hydrofon und festes Flugzeugnavigationssystem an Südkorea. Auch zurzeit verhandeln viele Rüstungsunternehmen Europas mit den südkoreanischen Beamten, um nach Südkorea verschiedene Kriegsrüstungen wie Rakete für die Zerstörung der unterirdischen Anlagen, Drohne und Raketenwerfer mit dem Kaliber von 230 mm zu exportieren, die das südkoreanische Regime für die Vervollständigung des Systems für Präventivschlag gegen die TVJK verlangt. Das zeigt, dass Europa Südkorea für einen aussichtsreichen Waffenverkaufsmarkt hält und sich ungeachtet der zugespitzten Lage der koreanischen Halbinsel nur dafür einsetzt, großen Profit zu machen. Die Länder und Regionen, die selbst das geringste Interesse für die Gewährleistung der Sicherheit der koreanischen Halbinsel haben, die mit dem Weltfrieden direkt verbunden ist, sollten eigentlich nützliche Anstrengungen für die Lösung der Frage unternehmen. Wenn Europa wirklich den Frieden wünscht, soll es mit der Heuchelei aufhören und sich vernünftig benehmen.